1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt böse Frauen. Ich möchte mich gerne mit euch eben über solche Frauen unterhalten, über böse Frauen, über gewalttätige Frauen, verlogene Frauen, schlagende Frauen, kriminelle Frauen. Gibt es solche Frauen in eurem Umfeld oder gab es sie? Und welche Erfahrungen habt ihr mit solchen Frauen gemacht? Und wenn ihr darüber gerne mit mir erzählen, es mir erzählen wollt, mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Böse Frauen, unser Thema. Und der erste Anrufer heißt Paul und Paul ist 26. Guten Morgen, Paul. Ja, hallo Domian, Paul hier, grüße dich. Ja, hey. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, böse Frauen. Ja, und zwar habe ich eine Geschichte zu erzählen, die ganz böse eigentlich ist und die auf die Frauen bezogen ist. Ich fange mal an. Ja. Ich hatte vor anderthalb Jahren eine Beziehung, habe eigentlich einen großen Fehler gemacht, wie man eine Beziehung machen kann. Ich bin fremdgegangen. Ja. Die Beziehung lief nicht mehr so, wie sie eigentlich hätte laufen sollen und ich habe dann jemand kennengelernt. Wie lange warst du denn in der Beziehung, als du fremdgegangen bist? Die Beziehung lief 4 Jahre. 4 Jahre, mhm. Jahre und dann, man hat sich auseinandergelebt, es lief nicht mehr so, die Gefühle waren nicht mehr so da, wie man hätte eigentlich sein sollen, da habe ich halt jemand anders kennengelernt. Und dieses Fremdgehen war am Ende dieser 4 Jahre? Das war nach den 4 Jahren, ja, aber ich war noch mit meiner damaligen Freundin halt zusammen. Wir hatten mit Schluss und daher der Begriff Fremdgehen. Habe, wie gesagt, jemand kennengelernt und bin mit dieser guten Dame dann mal was trinken gegangen, haben uns näher kennengelernt. Wir haben uns geküsst und sind dann irgendwann mal im Bett gelandet. Mhm. Und hatten dann halt, haben miteinander geschlafen und meine damalige Freundin, mit der ich dann zusammen war, die hat das über eine Bekannte rausbekommen. Mhm. Hat aber mich nicht weiter darauf angesprochen. Ja. Dann haben wir im Endeffekt nach 1-2 Wochen auch mal wieder miteinander geschlafen, sind im Bett gelandet. Mhm. Und dabei ist es dann mehr oder weniger passiert, dass sie mir beim Oralverkehr ein Stück meiner Eichel abgebissen hat. Oh. Ja. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ja. Es war im Endeffekt so, dass sie, ja, wie gesagt, beim Blasen dann halt mit den Zähnen draufgebissen hat und ja, ich bin dann sofort. Ja. Ein Stück der Eichel, das heißt doch, du musst doch blutüberströmt gewesen sein. Das Blut hat wirklich gespritzt, wie, ich sag mal, wie in einem schlechten Film. Und ich habe dann sofort die Hand da drauf gehalten, bin auf die Toilette gerannt, habe da Toilettenpapier drauf gemacht, bin ins Krankenhaus in die Notaufnahme gefahren und wurde dort dann von den Ärzten mit 3 Stichen an der Eichel genäht. Hat die wirklich ein Stück rausgebissen? Dann nicht rausgebissen. Aber reingebissen. Also reingebissen, dass man das mehr oder weniger umklappen konnte. Oh. Ja, ja. Boah. Ja. Was ist denn das für eine Dreckschlampe? Ja, also wie gesagt. Boah, wie kann man denn das machen? Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe auch gerade mit den Kollegen gesprochen in der Regie und die haben gesagt, das wäre fast Körperverletzung. Ja, und, oder im Endeffekt ist es da sogar Körperverletzung. Hast du sie angezeigt? Nein, habe ich nicht. Das habe ich den Kollegen da auch schon gesagt, weil es ist einmal das Schamgefühl. Ich habe dir nicht getraut. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, im Endeffekt, ich habe ja auch einen Teil selbst Schuld daran, weil ich diese Frau ja betrogen habe. Ja, aber gut, das ist aber das rechtfertigt doch das nicht. Also das rechtfertigt nur wirklich nicht so einen Gewaltakt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich habe diese Frau seitdem nicht mehr gesehen und will sie auch gar nicht mehr sehen. Und du hast sie seitdem nicht mehr gesehen? Nein, nein. Also als du dann aus dem Krankenhaus wieder nach Hause kamst oder in den nächsten Tagen, hast du nicht angerufen oder sie hat sich bei dir gemeldet? Nein, nein, ich sag mal, der Penis wurde ja mit 3 Strichen, wie gesagt, genäht. Er wurde dann in einen Verband gelegt und es wurde Salbe aufgetragen. Mhm. Und er war auch erstmal lange außer Gefecht gesetzt. Ja, glaube ich, ja. Heutzutage so. Und ich habe den Kollegen auch gerade von der Regie gesagt, dass ich jetzt was Neues kennengelernt habe. Ich mich aber auch nicht mehr für eine Frau öffnen kann und nicht mehr hingeben kann. Mhm. Also nochmal die Frage, du hast nie wieder mit der Frau Kontakt gehabt? Nein. Ich kann ja auch nicht mehr die Augen sehen. Ich will sie auch gar nicht mehr sehen. Die hat sich auch nicht bei dir entschuldigt. Nicht mal das, nein. Nicht mal das. Wenn man 4 Jahre zusammen ist, hat man sehr viel miteinander gemeinsam gemacht und habt ihr zusammen gewohnt? Nein. Nein. Aber dennoch hat man Sachen bei dem einen oder bei dem. Ja, selbstverständlich, aber. Wie habt ihr das geregelt dann? Ich sag, die Sachen, die habe eigentlich weggeworfen nach einer Zeit, weil ganz ehrlich, ich wollte diese Frau aus meinem Leben auslöschen, um es mal klipp und klar zu sagen. Wohnt die denn in deiner Stadt? Nein, in der Nachbarstadt. Ja, das heißt, die Gefahr, dass man sie... Genau, das macht es einfacher. Ist denn der Penis jetzt wieder so hergestellt, dass du wieder ein normales sexuelles Empfinden hast? Wie gesagt, diese Narben sind noch zu sehen von den drei Einstichen. Mhm. Die Funktion des Kinderkriegens ist wieder so hergestellt, dass das geht laut Ärzten. Aber das Gefühl ist nicht mehr so, wie es mal war. Das meinte ich, genau. Ja. Es sind doch bestimmt irgendwelche Nerven geschädigt worden, die sich vielleicht hinterher nicht wieder so zurückbilden. Ja, also es ist also vom Gefühl her, ist es egal, ob man jetzt mit einer Frau verkehrt oder ob man selbst masturbiert. Sag mal, kurz bevor die das gemacht hat, ihr habt ja miteinander geschlafen. Hat die perfekt gespielt, als wäre gar nichts? Nein, ich sag mal, wir haben ja nicht so miteinander geschlafen, das war beim Vorspiel, beim Oralsex. Ich hatte ja meinen Penis nicht in ihrer Vagina. Nein, okay, ja gut, ich bezeichne das alles mal, miteinander schlafen, der ganze Vorgang. Ja. Es war alles ganz normal. Wir haben uns geküsst, wir haben uns mehr oder weniger heiß gemacht und ja. Und dann hat sie zugebissen. Ja, und dann hat sie sich, ich sag mal, wie es dann halt so ist beim Verkehr, sie ist ein bisschen runtergegangen und mit dem Mund und dann irgendwann hat sie dann halt richtig da reingebissen, ja. Dann hast du geschrien. Ich hab geschrien, ich hab geheult, ich wusste gar nicht, was los war in dem Moment, weil man sieht auf einmal nur das Blut spritzen und dieser Schmerz, ich kann das nicht in Worte fassen. Und dann? Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, das geschieht dir ganz recht, du Schwein. Ach, das hat sie auch noch gesagt? Ja. Das geschieht dir ganz recht, du Schwein und ja, wie gesagt, ich bin dann auf die Toilette gerannt und musste... Ja, mein bestes Stück retten. Mhm. Mann, das ist ja eine Geschichte. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Du bist jetzt wieder in der Beziehung? Ich bin wieder in der Beziehung, ja, seit kurzem. Ich habe jemanden kennengelernt seit 4 Monaten, aber wie gesagt, sexuell läuft es nicht so, wie es nach 4 Monaten laufen kann oder sollte. Ich glaube, ich hätte dann Zeit meines Lebens Angst vor Oralverkehr. Ich habe auch Angst vor Oralverkehr und vor Frauen, ja. Absolut. Weil man weiß also, ja nie, die Wahrscheinlichkeit, dass dir das normal passiert, ist 1 zu 3 Milliarden, aber dennoch, man hat es ja im Kopf, ne? Ja, das ist also, ich krieg's auch nicht mehr raus, man hat doch Albträume von, ich wach nachts teilweise auf, bin schweißgebadet und hab einfach diese Szene wieder vor Augen, ja. Mhm. Hätte es sogar passieren können, wenn sie eine Nuance mehr zugebissen hätte, dass sie dir ein Stück von der Eichel ganz abgebissen hätte? Das mag ich halt mal nachdenken, aber ich meine, wenn man noch fester zugebissen hätte, rein theoretisch muss das ja machbar gewesen sein. Ja, klar. Hast du deiner jetzigen Freundin das erzählt? Ja, sie weiß das. Ich meine, sie hat ja auch schon versucht, bei mir, ich sag mal, in dem Bereich aktiv zu werden, aber ich block da immer in der Regel noch ab. Ne? Mhm. Das ist schwierig für mich momentan. Ja, also kannst du nur hoffen, dass du in dieser neuen Beziehung, dass sich da so allmählich ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Ja, dass klar. Du allmählich, sehr allmählich und wirklich allmählich die Angst davor verlierst und somit diese ganze Sache dann eher noch verarbeiten kannst. Ja, ich gebe mir Mühe, aber ich habe sie auch um Verständnis gebeten, dass das nicht so schnell geht. Mhm. Ich meine, so eine Geschichte, die erlebt man nicht alle Tage. Mhm. Bereust du das jetzt so ein bisschen im Nachhinein, dass du diese Frau nicht angezeigt hast? Ich sag mal so, es hat auch ein bisschen was mit meinem Schamgefühl zu tun, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das zu machen, aber ich sag mal, mich betrifft auch ein gewisser Schuldanteil. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Aber ich bin, wie gesagt, habe diese Frau betrogen. Wir waren 4 Jahre zusammen und das war vielleicht auch noch mein Fehler. Ja, aber nochmal, Paul, das rechtfertigt nicht ein solches Verhalten. Aber das rechtfertigt nicht im geringsten ein solches Verhalten. Ich klammer das, was du gemacht hast, völlig aus. Das ist für mich völlig irrelevant. Und wenn du 10-mal fremdgegangen wärst, ist das keine Grundlage für ein solches Verhalten. Da gibt es keine Diskussion. Die hätte dir eine Szene machen können, die hätte dich rausschmeißen können, was auch immer, aber die kann dir keine Körperverletzung zuführen. So nicht. So geht es nicht. Aber nun ist das Vergangenheit und du hast dich dafür so entschieden und... Ja, das ist jetzt auch 1,5 Jahre her. Ja, genau, ja. Naja, Mann. Man spricht da mit wenig Leuten drüber. Ich sag mal, das ist ja jetzt mal eine Ausnahme. Zwei wissen ganz wenig Leute auch nur. Ich wollte gerade fragen, das ist ja schon ein peinlicher Vorgang. Wem hast du das denn bisher so erzählt? Ja, es gibt 2 Leute in meinem Bekanntenkreis. Das sind die beiden Huberts. Die heißen beide Hubert und sind meine besten Freunde. Mhm. Und denen habe ich das einfach gesagt. Mhm. Und anvertraut. Ja. Und jetzt der neuen Frau. Der neuen Freundin. Und der neuen Freundin, zwangsläufig, ja klar. Die fragt ja auch, was los ist. Ne? Ja, klar. Du dir vorstellen, man möchte miteinander aktiv werden im Bett. Und ich sag mal, es ist ja von Männerseite eher unüblich, dass man zurückhaltend ist. Hast du dich in dem Krankenhaus nicht auch geschämt, als du denn da eingeliefert wurdest? Ja, es war mir total peinlich. In der Notaufnahme, wo ich angekommen bin, haben die gefragt, was ist? Ich sag, ein Stück von meinem Penis ist ab. Und die guckten mich ganz verdutzert an und ich sag, das ist kein Scherz, ich muss zum Arzt. Und die haben dann im Endeffekt, ich habe dann noch meine Hand hier dran gehabt und das war alles Blut überströmt. Die habe ich dann direkt hochgebracht in die Notaufnahme. Meine Rollstuhl gesetzt. Und haben die nicht gefragt, wie das gekommen ist? Die haben gefragt, wie es gekommen ist. Die haben auch damals gefragt, ob ich nicht Anzeige erstatten möchte. Also denen hast du die Wahrheit gesagt? Musste ich ja, ja klar. Ja. Ich meine, man sah ja auch diesen Bissabdruck, ne? Ja. Das ist ja komplett von ungefähr. Mann, Paul. Ja. Das ist ja krass. Ja, nicht so schön, ne? Da wünsche ich dir wirklich, dass du jetzt mit deiner neuen Freundin da Vertrauen gewinnst. Dankeschön. Und diesen üblen Vorfall dann wirklich allmählich vergisst. Ja. Darf ich euch mal grüßen, ganz kurz? Gerne. Ich grüße die beiden Huberts aus meinem Bekanntenkreis, die mir da so ganz beiseite gestanden haben. Immer für mich. Aber die beiden Huberts scheinen wirklich was Besonderes zu sein, was? Ja, doch, das sind echt gute Kollegen. Und ja. Ja, und das, die haben es einfach verdient. Und die standen mir immer zur Seite und haben das auch echt ernst genommen. Ja. Gut, Paul. Alles Gute wünsche ich dir und viel Glück in deiner neuen Beziehung. Danke nochmal, alles Gute. Tschüss, danke. Und tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute, böse Frauen. Von einer bösen Frau haben wir gerade schon gehört. Und ich möchte mich gerne mit euch über andere böse Frauen unterhalten. Mit gewalttätigen Frauen, kriminellen Frauen, hinterlistigen Frauen. Habt ihr solche Frauen in eurem Umfeld oder habt ihr sie gehabt? Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Frauen gesammelt? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Helga. Helga ist 61. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen, Domian. Ich fasse es kaum, dich am Telefon zu haben. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich bin keine böse Frau. Ja, das hoffe ich auch. Obwohl ich mit einer aufgewachsen bin. Über die unterhalten wir uns jetzt auch. Ja. Geht's um deine Mutter? Ja, genau. Erzähl mal von der Mutter. Ja, also ich bin damit aufgewachsen, physisch und psychisch misshandelt worden. Deine ganze Kindheit und Jugend über? Ja. Was hat sie gemacht? Ja, also erstmal habe ich immer so Sprüche zu hören bekommen. Dich haben sie im Krankenhaus vertauscht, du bist nicht mein Kind. Und und dann immer so mit dem Tränchen im Auge. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, dann hätte ich ja das und das machen können. Und wegen dir habe ich es am Rücken. Ich musste ja dann immer nachts aufstehen. Also so normale Sachen, die man eigentlich beim kleinen Kind macht. Was schon sehr schlimm ist, wenn man das einem kleinen Kind sagt. Ja, damit bin ich groß geworden. So. Und dann kam halt noch so... Kurze Zwischenfrage. Bist du Einzelkind gewesen? Ja. Ah. Und also ich muss dazu sagen, ich hatte aber einen sehr liebevollen Vater, der sich aber gegen die Mutter nicht durchsetzen konnte. Ja. Und ich hatte sehr liebevolle Großeltern, wo ich auch das einzige Enkelkind war. Leider, weil die ganzen Geschwister von meiner Mutter, das waren Brüder, die sind im Krieg gefallen. Mhm. Halt, ne? Deine Mutter hat ja auch physische Gewalt angetan, ja. Weißt du. Was hat sie genau gemacht? Ja, die hat also beim kleinsten Vergehen, also sie hat auch eine völlig andere Wahrnehmung als jeder normale Mensch. Heute, also seit einem Vierteljahr, halben Jahr, habe ich so das Gefühl, sie könnte so ein Borderliner sein. Mhm, Das war mir aber damals als Kind überhaupt nicht bewusst. Ich meine... Natürlich, wie auch. Wie auch. Und was hat sie gemacht? Ja, sie hat mich geprügelt. Mit der Hand oder mit Gegenständen? Wie es gerade kam. Ja. Sie hat auch mit einer Peitsche zugeschlagen. Und da warst du ein kleines Kind auch? Da war ich im ersten Schuljahr. Erste da gab es die asiatische Grippe. Also ich glaube, so viele Sachen habe ich auch ausgeblendet. Mhm. Aber sind mir so ein paar Sachen halt in Erinnerung geblieben. Da war halt fest, ich hatte Geld aus meiner Spardose genommen. Mhm. Und das hat sie als Stehlen bezeichnet. Obwohl und es das, deine Spardose ja, war. Ja, ja, ja. Und ich sag manchmal heute, dass mir die rechte Hand nicht abgehakt hat. Also... Jedenfalls musste ich mich da aufs Bett legen und ausziehen. Ich hatte 40 Fieber, also ich war auch krank damals. Mhm. Und dann wurde ich mit der Peitsche auf den nackten Hintern geschlagen. Mhm. Und mein Vater hat mich festgehalten. Der Vater hat dich festgehalten? Ja. Der eigentlich sehr gut zu dir war? Ja, aber er konnte sich... Ja, ich meine, Domian, sind nicht alle Männer wie du. Die meisten Männer sind feige. Und wenn er sich gegen sie gestellt hätte, hätte er zu leiden gehabt. Mhm. Also sie hat auch immer eine Atmosphäre zu Hause verbreitet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hat sie denn deinen Vater auch geschlagen? Mein Vater ist dann, da war ich so 10, 11 Jahre alt, ist er fremdgegangen. Da habe ich dann manchmal morgens, wenn die aufgestanden sind, ich musste etwas später aufstehen, habe ich mitgekriegt, dass sie wieder ihm Vorwürfe gemacht hat. Und dann habe ich mal so dumpf was gehört. Also jetzt, ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt verprügelt hat, aber so nach ihm geschlagen, weißt du, so in ihrer Verzweiflung und Wut. Und die körperliche Gewalt an dir, entzog sich das dann bis in die Pubertät? Und ja, so 18, 19 hat sie noch zugeschlagen. Und wenn sie die Kraft hätte, dann würde sie das heute noch machen, manchmal, denke ich. Lebt sie noch? Ja. Ach, sie lebt noch. Ja. Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Mutter? Also ich kümmere mich um sie. Wie alt ist sie jetzt? 88. Ja. Also ich kümmere mich um sie. Was heißt kümmern? Zwei, dreimal die Woche hinfahren, auch mehrere Stunden. Also sie lebt noch allein in einer Wohnung? Das schafft sie noch? Ja, das schafft sie noch, mit Hilfe. Ja, es ist halt schwierig. Sie nervt auch total, weißt du? Sie hat auch so, sie ist so unheimlich abhängig von Lob und guten Worten. Also es ist praktisch wie so ein Lebenselixier. Wenn wir am Mittagstisch sitzen und sie hat, mit dem Kochen ist auch eingeschränkt, es gibt jetzt meistens Eintopf, ist aber auch lecker und so, das kriegst du noch gut hin. Da muss ich immer sagen, ja, schmeckt gut, keiner macht die Suppe so wie du und ne. Oder dann läuft sie auch hinter mir im Haus rum, wenn ich dann irgendwas mache. Es gibt ja immer was zu tun da. Ich mache da also auch handwerkliche Sachen. Letzte Woche habe ich mich um die Heizung gekümmert und solche Geschichten, ne? Der Vater ist verstorben. Ja, schon? Der ist schon 16 Jahre ist er jetzt verstorben. Ja. Und dann läuft sie immer, ja, such mal eine Mutter, die das für ihre Tochter macht. Also denke ich manchmal, da möchte ich mich manchmal rumdrehen, möchte sagen, ja, du hast doch immer einen Standard gebracht, ne? Wenn du zurückdenkst, was ist das Schlimmste, was sie dir angetan hat? Also das Schlimmste war, wenn sie mich dann wieder so geprügelt hat, dass sie dann 2, 3 Wochen lang mit mir nicht mehr geredet hat. Ah, das ist ganz schlimm. Mich wie Luft behandelt hat. Ja, das ist Psychofolter. Das ist, fand ich sehr schlimm. Und sie hat auch behauptet, ich hätte drum gebeten. Das war mal so eine Situation da auf dem Friedhof. Da sagte sie, guck mal, der Mann, der da das Grab da gerade macht, das ist auch so ein kleines Dorf, ne? Der hat immer seine Eltern geschlagen. Und da sage ich, drehe ich mich so zu ihr rum. Ich sage, es gibt auch Eltern, die ihre Kinder schlagen. Ja, du findest das wohl richtig, dass er seine Eltern schlägt. Ich sage, nein, ich finde weder das eine noch das andere richtig. Und da hat sie zu mir, ja, du hast ja immer vor mir gestanden, hast gesagt, ich glaube, ich brauche mal wieder eine Trachtprügel. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist so wie also, bei den Leuten, die sich an Kindern vergehen, ne? Die sagen, das Kind wollte das. Ja. Also, aber du vielleicht habe ich das auch gesagt. Ja, in deiner Verzweiflung. Als Wahl, nicht mit mir reden, dann lieber prügeln. Ne? Bist du denn als erwachsene Frau mal richtig hart mit ihr ins Gericht gegangen? Kannst du nicht machen mit ihr. Also es ist überhaupt, sie ist nicht in der Lage, sich so Bewusstwerdungsprozesse, das geht einfach nicht bei ihr. Hast du heute noch Angst vor der Frau? Ja, ich habe Schuldgefühle eingeimpft bekommen. Und diese Schuldgefühle sind auch der Grund, warum du dich nicht von dieser Frau ganz abgekehrt hast? Ja, das auch, aber ich bin auch der Meinung, das ist meine Aufgabe und ich muss im nächsten Leben dann mit härteren Bandagen kämpfen. Ich muss jetzt hier das durchziehen. Ich muss mich innerlich von ihr frei machen. Ich bin jetzt auch auf dem Weg dazu. Gibt es denn irgendetwas, wenn du zurückdenkst, Vergangenheit, Kindheit, Jugend, was Schönes, was du mit deiner Mutter verbindest? Nee, wenn wir Unternehmungen gemacht haben, das war immer mit meinem Vater zusammen. Wenn dann der Vater? Ja, das haben wir meistens alleine gemacht, weil sie dann immer irgendwelche Unwohlsein vorgeschoben hat. Oder es war auch tatsächlich so, ich weiß es nicht. Aber dann gab es halt auch so, dann waren wir immer, mein Vater war ein lebensfroher Mensch und ich bin es eigentlich im Grunde genommen auch. Wenn ich nicht so ein sonniges Gemüt hätte, ich bin jetzt nicht psychisch geschädigt. Und du hast, so habe ich das gerade verstanden, du hast deinem Vater vergeben, dass er dich nicht da rausgeholt hat. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, was heißt vergeben? Ich habe ihm auch das nie vorgeworfen. Du hast es ihm nie vorgeworfen? Nein, sie war ja auch immer so eifersüchtig, weil wir uns so gut verstanden haben. Die beiden sind aber dann zusammengeblieben bis zu seinem Tod. Ja, aber er ist auch fremdgegangen, ne? Ja, hast du gerade schon gesagt, ja. Ja, und da hatte ich Angst, dass er ohne mich weggeht. Und dann hat sie ihn halt erpresst mit irgendwas, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es zwar ein Familienleben gab, aber das Eheleben fand vor den Augen der Kinder nicht statt. Naja, klar, ja, sicher. Das war eine andere Zeit. Ja. Es wundert mich, man könnte jetzt auch sagen, Helga, du hättest ja damals, nachdem du dann erwachsen warst, den Strich, radikalen Strich ziehen können und sagen, mit dir will ich nie mehr was zu tun haben. Aber das hast du nicht getan. Nein, das habe ich nicht getan. Bereust du das heute? Nein. Ich bin dabei, es hätte mich immer verfolgt, weißt du? Das wäre ja nur eine räumliche Trennung gewesen. Du siehst das. Aber ich habe, was ich gemacht habe, als ich von zu Hause ausgezogen bin, das war damals noch, ich bin unverheiratet mit einem Mann in eine Wohnung gezogen. Damals zu der Zeit war das also noch schlimm, ne? Nur um wegzukommen? Nee. Ich habe den Mann, der Mann, mit dem ich damals zusammen, oder ein junger Mann war das, wir haben uns mit 17 kennengelernt, der hat mir erstmal Selbstwertgefühl gegeben, ne? Und da hat sie auch immer gesagt, du bist nicht mehr mein Kind, der hat dich versaut und auf dem war es auch schlecht zu sprechen, das war nicht ihr. Und da bin ich dann ein Vierteljahr lang nicht zu Hause gewesen. Ich habe gedacht, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann nabelst du dich nie ab. Und das hast du geschafft? Das habe ich geschafft und sie sollte auch damals mit ins Haus einziehen, habe ich alles nicht gemacht und dann kam nach vielen, vielen Jahren die Trennung. Ja. Da sollte ich wieder ins Haus einziehen, nichts da. Nun ist die Frau, die Dame, deine Mutter, heute 88 Jahre alt. So ganz ehrlich, im tiefen Inneren, bist du erleichtert, wenn sie irgendwann nicht mehr da sein wird? Ja, ich hatte auch sehr, ich sag das ganz ehrlich, das Maß des Erträglichen ist schon seit 2-3 Jahren überschritten. Andere machen sowas seit, die betreuen ihre Eltern seit vielleicht mal so 5 Jahre im Höchstfall. Und bei mir ist das jetzt schon, ich mache, solange ich außer Haus bin, richtig mal für meine Eltern und später dann für meine Mutter immer Weihnachten aus. Ich mag einfach nicht mehr. Geht es dir sehr an die Nerven? Es nervt mich unendlich. Weißt du, und dann kommen so Sachen, das fasst man eigentlich manchmal gar nicht. Da sollte ich ihren einen Schnittlauch aufschlitzen, um zu gucken, ob Würmer drin sind. Also sie neigt auch sehr zu kleinkariertem Denken, zu Haarspaltereien. Ja. Also Helga, ich würde dir gerne noch ein Gespräch anbieten mit meiner Psychologin. Ja, das wäre toll. Das also möchte ich gerne. Ich selber halte mich jetzt nicht für geschädigt. Ich denke, ich habe da jetzt so ein ganz gutes Buch. Es gab im September eine Situation in meinem Leben, die mich so an den Rand gebracht hat, wie ich es noch nie hatte, mit Panikattacken. Mach einen Vorschlag. Das vertiefst du im Detail mit Anja, meiner Psychologin. Ja. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du angerufen hast und mir das erzählt hast. Ja. Und wünsche dir, dass du deinen guten Weg findest, da noch mit klarzukommen oder irgendwann sogar gut rauszukommen. Ja, ich danke dir. Von Herzen alles Gute, Helge. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Sascha. Sascha ist 20. Guten Morgen, Sascha. Morgen, Domian. Sascha, böse Frauen. Über welche Frau sprichst du? Über meine Ex-Freundin. Ja? Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. Und warum war sie oder ist sie böse? Warum, weiß ich nicht, aber sie war immer die sehr Dominante in der Beziehung. Also sie hatte quasi die Hosen an und ich wurde regelmäßig von ihr geschlagen und unterdrückt. Ja, geschlagen. Und erdrückt? Unterdrückt. Unterdrückt? Unterdrückt, ja. Wie hat sie dich denn geschlagen? Mit der flachen Hand, auch mit der Faust, mit Gegenständen, Teller. Wohin hat sie dich geschlagen? Ins Gesicht, am Körper. Wie hast du dann reagiert, wenn sie dich geschlagen hat? Ich war am Überlegen, ob ich zurückschlagen sollte, aber man sagt ja, Frauen schlägt man nicht und das habe ich dann auch nicht getan. Halt, ich habe es mir gefallen lassen. Ich habe mir gesagt, es wird... Ja, alles immer gut, alles wird besser. Ja, man schlägt Frauen nicht, aber man schlägt auch keine Männer. Ja, aber ich weiß nicht, ich konnte die einfach nicht schlagen. Nein, ich sag das nur mal so zur Klarstellung. Beides ist moralisch sehr verwerflich, finde ich. Ja. War sie in deinem Alter? Ja, sie war in meinem Alter, ein Jahr älter als ich. Ja, was waren das für Situationen, in denen sie dann so ausgetickt ist? Also ganz krasse Situation, die mich persönlich bis heute noch mitnimmt, ist, ich war in der Ausbildung als Koch, das wusste sie auch. Sie hat auf 400-Euro-Basis in einer Tankstelle gearbeitet und ich war halt früher von der Arbeit da als sie und sie hat mich halt gebeten, für sie zu kochen. Dann habe ich für sie halt wirklich das feinste Essen, so was ich gerade in der Ausbildungszeit, zweite Lehrjahr gelernt habe, habe ich für sie gekocht und Anfang war sie sehr erfreut, hat sich wirklich darüber gefreut. Ja. Aber dann beim Essen hat sie mir die Teller um die Ohren gehauen, also halt ins Gesicht geschlagen, die Teller. Und hat sich aufgeregt, dass da Rosenkohl oder Blumenkohl mit drauf war. Das ist ja unfassbar. Wie, die hat dir das Essen ins Gesicht geschüttet? Ja, mit dem Teller. Mit dem Teller? Ja. Und hat den Teller an deinen Kopf geschlagen? Ja, an meinen Kopf geschlagen, genau. Ist der Teller kaputt gegangen dabei? Nee, nicht wirklich. Aber das ist ja schon schlimm genug, wenn sie das macht. Ja. War das von Anfang an so? Du sagst, ihr wart 2 Jahre zusammen. War das direkt am Anfang auch schon so? Am Anfang nicht direkt. Also es ging nicht direkt los. Es kam auf einmal. Es war auf einmal ganz plötzlich da. Und wie oft ist das dann vorgekommen? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag? Fast jeden Tag, wirklich wegen jeder Kleinigkeit. Fast jeden Tag. Und dann hast du es bei der, sagen wir mal, 1,5 Jahre so ausgehalten? Ja, man liebt diese Frau ja. Ach, hör mir auf. Wie kann man denn jemanden lieben, der dir die Suppe ins Gesicht schüttet oder die Soße? So habe ich sie ja nicht kennengelernt. Nee, aber das hat sie da ja schon gemacht. Und das hast du anderthalb Jahre ausgehalten. 1,5 Jahre, ja. Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Also ich habe mich dann von ihr getrennt. Ja. Auf Raten von meinen Kollegen. Mhm. Und Kollegen, Familie, Freunde, weil es gab halt keine andere Lösung mehr. Weil die das alle mitbekommen haben, was mit der los war. Mhm. Ja, klar, die wussten das ja. Also ich habe mit denen auch darüber gesprochen. Mhm. Und wie hat sie da dann reagiert, als du gesagt hast, ich will nicht mehr, ich verlasse dich? Also sie ist erstmal komplett ausgerastet. So, erstmal wieder ein bisschen hinter die Löffel gekriegt, sage ich mal. Also ich habe dann gut einstecken müssen und habe dann aber doch durch die Unterstützung von Kollegen den Absprung von ihr geschafft, sage ich mal. Hm. Ihr habt nicht zusammen gewohnt oder doch? Doch, wir haben zusammen gewohnt. Das heißt, das war auch kompliziert, das dann also auseinanderzufummeln wieder. Genau. Möbel und Kram und Gegenstände, Sachen. Genau, das war das Hauptproblem. Also ich habe ihr fast alles vor mir dagelassen, um quasi in Ruhe gehen zu können. Wie lange bist du jetzt getrennt von ihr? Jetzt 1 Monat. Ach, erst 1 Monat? 1 Monat, ja. Ach so. Ja. Hat die sich denn seitdem irgendwie gemeldet nochmal? Stalkt die dir hinterher? Ja, sie hat mir mal 2 Wochen hinterher gestalkt, halt Anrufe oder stand vor meiner neuen Wohnung und war in meiner Stammkneipe quasi. Aber jetzt mittlerweile geht's. Also jetzt habe ich die letzten paar Tage nichts mehr von ihr gehört. Mhm. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, das wollen wir hoffen. Ja. In diesen Situationen, wenn das so oft vorkam, da hast du ja wirklich die letzten 1,5 Jahre die Hölle durchgemacht. Ja, kann man so sagen. Kann man fast so sagen. Das heißt, immer wenn du von der Arbeit kamst, hast du dich nicht gefreut, nach Hause zu kommen, sondern hast wahrscheinlich Angst gehabt. Ja, das auch. Aber es gab auch Zeiten, da habe ich mir gedacht, so, boah, cool, jetzt komme ich von der Arbeit, jetzt ist meine Frau da. Da habe ich gehofft, dass es anders wird. Aber das war einfach nicht so. Es wurde nicht anders. Gab es überhaupt noch schöne Tage in den letzten 1,5 Jahren? Wenn man das jetzt ganz objektiv betrachtet, nicht. Hm. Wenn die solche krassen Sachen gemacht hat, du sagst, was wir dir hoch anrechnen, du hast nicht zurückgeschlagen. Ja. Aber was hast du denn gemacht? Wie hast du denn reagiert? Ja, ich habe es mir gefallen lassen, quasi gewartet, bis vorbei ist, zurückgeschrien. Also halt. Also geschrien hast du schon? Ja, geschrien habe ich schon, ja. Hm. Ich habe mich eingeschlossen. Hm. Oder habe halt im Hotel nachgefragt, wo ich gelernt habe, ob ich nicht länger arbeiten kann. Ach so. Hm. Ja. Du weißt nichts über ihre Beziehungen vor dir, wie das da gelaufen ist? Nein, weiß ich nicht. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Ach so. Hm. Mich würde das an deiner Stelle, ich finde, das sollte dir auch zu denken geben, dass du dich darauf eingelassen hast und dass du das so lange mitgemacht hast. Das finde ich schon bedenkenswert. Ja klar, das ist... Da kannst du mir nicht kommen mit, ich habe die Frau geliebt. Nach dem dritten Schlag ins Gesicht ist da nichts mehr mit Liebe. Ja doch, also ich habe sie wirklich geliebt und ich dachte, es hört alles auf. Und ja, aber das denkt man doch nicht 1,5 Jahre. Also ich kenne das eigentlich nur so von Frauen, wenn die von Männern geschlagen werden. Genau. Oh, und da muss ich wirklich sagen, jetzt irgendwo kann ich sie ein bisschen nachvollziehen, dass sie so hinter diesen Leuten herhängen, hinter den Männern. Aber warum? Ich kann das nicht verstehen. Ja, ich weiß nicht, da ist Liebe mit dabei. Man denkt, es hört... Nein, das ist irgendeine Form von... Ausrastig, aber es wird immer schlimmer. Ja, weißt du, wenn mal ein Ausraster passiert ist, oder zwei, ist schon schlimm genug. und der andere das richtig bereut. Hat sie überhaupt mal irgendwann einen Satz der Reue gesagt? Ja, Entschuldigung, aber das war bei ihr nicht viel. Also halbherzig. Genau, so, genau. Wenn es ein, zwei Mal sowas vorkommt, wie gesagt, ist schlimm genug, und man merkt, dass der andere sich bemüht und wieder alles gut machen will, dann verstehe ich, dann kann man sagen, ich liebe diese Person so, ich vergebe der. Aber wenn man anderthalb Jahre das permanent abkriegt, dann muss man sich an die eigene Nase fassen und fragen, was ist mit mir los? Warum brauche ich das? Warum habe ich nicht die Kraft, da rauszugehen? Genau, die Frage habe ich mir wirklich sehr oft gestellt. Mhm. Und wir haben uns zusammen quasi in mehr oder weniger Zukunft versucht aufzubauen. Mhm. Also in den Anfangszeiten, wo es noch wirklich gut lief, da sind wir halt auch zusammengezogen. Und das war das ganze Problem auch mit der Trennung. Ich bin aus der Wohnung ausgezogen. Und das hat alles so viel Stress und, ich sag mal, so viel Nerven gekostet. Ich war wirklich, es gab Tage, da war ich wirklich nervlich. Am Ende habe ich mich gefragt, hör mal, Sascha, das willst du dir nicht weiter antun. Mhm. Jetzt hast du eine eigene Wohnung? Ja, jetzt habe ich eine eigene Wohnung. Mhm. Ja, Sascha, zieh die Lehre daraus, wenn irgendwann ansatzweise sowas nochmal passiert, dass du frühzeitig die Notbremse ziehst, ne? Ja. Dass du gar nicht mehr in so einen Strudel reingerätst. Ja, das habe ich mir auch fest vorgenommen. Jetzt erhol dich erstmal ein bisschen. Ja. Ne, das muss ja erstmal ein paar Monate vielleicht, dass du auch zur Ruhe kommst. Ja. Und dann kannst du dich ja mal wieder umsehen nach einer ordentlichen, netten Frau. Ja, das werde ich machen. Ja. Definitiv. Sascha, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Okay, Domian, ich danke dir. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Böse Frauen, unser Thema. Heute Nacht. Von drei bösen Frauen haben wir gerade schon gehört und wahrscheinlich jetzt von der nächsten. Und von der erzählt uns Harald. Harald ist 60. Guten Morgen, Harald. Guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Darf ich, bevor ich loslege, noch mal was zu dem Penisfall von Paul sagen? Ja. Ich würde dem Paul raten, doch eine Anzeige zu machen, auch nach anderthalb Jahren noch, weil diese Frau, wenn sie nicht merkt, dass sie dort auf Widerstand stößt, dann kann es möglich sein, dass sie anderen Männern auch noch in den Penis beißt oder vielleicht auch mal die Spitze abbeißt oder sowas, weil sie hat da etwas gefunden, was nicht bestraft wird. Oder andere heftige Sachen macht. Oder andere heftige Sachen macht. Ich denke, da sollte man ruhig eine Anzeige machen, das ist nicht verkehrt, weil sie kriegt dann wenigstens mal etwas gesagt darüber. Zumal sie sich bis heute nicht entschuldigt hat. Sie hätte ja irgendwann auch zur Besinnung kommen können und ihm zumindest einen Brief mal schreiben oder eine Mail, dass es ihr leid tut. Oh ja, ja, das ist natürlich aber wirklich ein harter Fall. Also ein bisschen Gänsehaut überdrückt. Mir auch gerade. Ja. Wow, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und der arme Paul, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist für sein Leben jetzt gezeichnet, weil der wird keinen richtigen Sex mehr haben können. Also kein Oralsex zumindest. Vielleicht auch anderen, vielleicht ist auch eine psychische Blockade beim Steifwerden, da keine Ahnung. Aber ich denke, da sollte man sich daraus befreien, da sollte man vielleicht auch was gegen machen. Vielleicht sollte auch irgendwie ein bisschen Hilfe suchen. Okay, das war noch ein Tipp von dir zu Paul. Und jetzt zu deiner bösen Frau, über die du reden möchtest. Also wer ist es? Meine böse Frau ist meine Ehefrau gewesen, mit der ich 20 Jahre zusammen war, allerdings nur 7 Jahre verheiratet. Und ich bin nur 4-mal geschlagen worden. Und nur 4-mal? Nur 4-mal, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich früher schon die Konsequenzen gezogen. Das war also immer so, dass man dann geschrien hat natürlich, so wie der Sascha das eben auch gesagt hat. Und dann, hey, was ist jetzt los? Und irgendwie sowas. Es hatte auch immer mit Alkohol zu tun. Ich habe nicht zurückgeschlagen, weil sie war ja meist betrunken dann, wenn sie sowas machte oder ausrastete. Wie hat sie dich geschlagen? Ja, das erste Mal ist mir die Sonnenbrille vom Gesicht geflogen in die Ecke. Wir lagen beide auf einer Liege auf dem Balkon in Andalusien irgendwo in der Sonne und sie sagte, ich hole mir was zu trinken. Ich sage, bringst du mir was mit? Ah nee, warte mal, wie war denn das? Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie habe ich da gelegen und habe gesagt, bringst du mir was mit? Und auf einmal war die Brille weg. Und da habe ich noch gesagt, was soll das? Ich habe doch nur gesagt, bringst du mir was? Ja, du hättest ja selber aufstehen können und mir mal was holen können. Jetzt muss ich aufstehen. Und da habe ich, und dann soll ich dir noch was mitbringen? War sie ja schon besoffen, als sie das gemacht hat? Ich glaube nicht. Also damals, das war vor 10 Jahren, das war noch relativ frisch, da war es nicht so schlimm. Ich glaube jedenfalls, da war es noch nicht so schlimm mit dem Alkohol. Das Schlimmste war ja vielleicht auch gar nicht diese Schlagerei. Das Schlimmste war eigentlich so diese Verbalattacken, die da sind. Und die kann ich gar nicht so wiedergeben. Das war so, das war grantig, das war böse, das war ganz widerlich. Und da konnte ich nichts drauf erwidern, weil das ist einfach irgendwo aus der Luft gegriffen gewesen. Und das ist so erniedrigend und so schlecht machend. Und versuche ich mal zu erinnern, was war das Verletzendste für dich, was sie zu dir gesagt hat? Das verletzende, also Unwahrheiten. Also einfach Unwahrheiten, gegen die man sich nicht wehren konnte. Zum Beispiel, du bist ja sowieso der Letzte und du lebst ja von meinem Geld und du bringst ja sowieso nichts auf die Reihe und solche Sachen. Irgendwie kann man nicht ernst nehmen, weil das stimmt im Grunde genommen, das stimmte nicht. Also ein permanentes Niedermachen deiner Person. So ungefähr. Mhm. Und eigentlich später, nach dieser Trennung, da war ich bei einer Gruppe, die sich Co-Alkoholikern annimmt. Also ich war ja nur der Co-Alkoholiker. Der also nur zur Erklärung, wie lange bist du jetzt getrennt von ihr? Also ich bin jetzt noch geschieden, 4 Jahre, 5 Jahre. 4, 5 Jahre. Und sie war oder wurde dann zur Alkoholikerin, diese Frau? Nee. Beim Kennenlernen selber hat uns eine gemeinsame Freundin, also wir hatten uns kennengelernt und seltsamerweise hatten wir auch gemeinsame Bekannte. Mhm. Und diejenige, die hat mich irgendwann mal angesprochen und hat gesagt, sag mal, was willst du mit der? Die trinkt, die hat ein Alkoholproblem. Achso, das war dir von Anfang an klar? Nee, das war mir nicht klar. Da habe ich ihr gesagt, das kann gar nicht sein. Als ich die kennenlernte, bei ihr zum ersten Mal zu Hause war, da stand Milch auf dem Tisch. Ja. Ich mag auch gerne Milch. Na gut, also, aber in all diesen 20 Jahren, war sie Alkoholikerin? Ja, klar. Ja. Und? Das wurde immer schlimmer. Wurde immer schlimmer. Und das ist jetzt auch sehr schlimm geworden. Und wenn sie so krass mit dir umgegangen ist und dich so beschimpft hat und erniedrigt hat, war sie denn besoffen? Ja. Ja. Das war rein der Alkohol. Wenn sie normal war, dann konnte man wunderbar mit ihr umgehen. Leider hat sie aber meistens schon nachmittags angefangen. Oder besser gesagt, mit meinem Vater dann rumgesessen und dann tüdelüt gleich nach der Arbeit. Und dann, ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, aber ich habe immer gehofft, dass es nicht weitergeht. Also, ist das ja auch eine sehr lange Zeit, 20 Jahre. Ich sag's dir. Und wenn du so viele Jahre, das wusstest, sie ist Alkoholikerin. Ja, nun, aber erstens habe ich sie geliebt, zum anderen hatten wir dufte, wunderbare, gute Zeiten. Mhm. Nur wenn sie halt Alkohol getrunken hat, dann ist sie ausgetickert. Sie hat natürlich, wir hatten leider einen Freundeskreis, der bestand aus relativ gern trinkenden, fröhlich feiernden Leuten. Mhm. Ja, das war ja eigentlich, lag auf der Hand. Mhm. Und da konnte ich natürlich nicht mithalten. Das waren war denn die letzten Jahre, du sagst 20 Jahre wart ihr zusammen, waren die letzten Jahre die schlimmsten Jahre wahrscheinlich? Ich glaube, die letzten Jahre waren die Jahre, in denen ich Widerstand geleistet habe und in denen ich ihr auch mal angedichtet habe, sie möge eine Therapie machen, sie möge was gegen ihren Alkohol tun. Mhm. Und sie kam dann immer wieder und sagte, nö, der hat gesagt, ich habe kein Alkoholproblem, du hast anscheinend ein Problem irgendwie oder sowas. Aber das war dann schon insofern schwieriger, weil es Kampf war, ne? Und Stress und Anspannung. Das war eine Angst, die ich hatte. Das war Stress und Anspannung. Ich habe auch körperlich Beschwerden bekommen. Ich habe also Hexenschuss und Migräne und alles Mögliche gekriegt. Das ist jetzt nicht mehr da. Ich habe seitdem nichts mehr im Rücken gehabt. Du kann man ja, du heißt diese Sendung ja Böse Frauen. Sie hat ja eine gewisse Erklärung oder Entschuldigung, dass sie so war, nämlich durch den Alkohol. Wenn du sagst, dass sie im nüchternen Zustand war, sie verträglich. Ja, sicher. Das schon. Absolut, aber ich meine, das ist ja keine Entschuldigung. Diese Sauferei, ich habe ja alles versucht. Guck mal, ich habe ja auch gesagt, komm her, wir machen ein kleines Zeichen. Ich schnippe zweimal mit dem Finger und dann weißt du, dass du kein Bier mehr bestellst an dem Abend, nur noch Wasser oder so. Weil wir haben auch drüber reden können und sie sagte, du, ich finde den Absprung nicht. Ich weiß nicht, wann zu viel ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann ja kein Glöckchen klingeln lassen, aber ich kann ein Zeichen geben oder so. Oder wir machen aus, um 1 Uhr ist Schluss und wir gehen. Aber ging nicht. Es war nicht um 1 Uhr. Du hast sie dann verlassen. Nein. Nein. Sie hat mich verlassen. Das ist, für mich ist der Himmel zusammengestürzt. Ich wusste gar nicht. Ein Armutszeugnis für dich. Ich sag's dir, ja. Sie hat dich verlassen. Sie hat mich verlassen, ja. Ich habe auch mit niemandem natürlich drüber geredet, dass ich geschlagen werde. Denn ich glaube ja, es ist auch ein Armutszeugnis für jeden Mann. Für jeden Mann, ja. Wenn er sich am Biertisch oder bei seinen Freunden offenbart und sagt, meine Frau schlägt, die lachen den aus. Ja. Also ein Mann hat keine Chance. Dann hat sie dich verlassen mit der Begründung? Keine Begründung. Ich habe sie dann noch mal zum Kaffee eingeladen bei mir, als sie ein paar Klamotten holte und ich sage, du, ich möchte nur eins wissen. Ich möchte wissen, warum verlässt du mich? Warum? Sie sagt, es gibt 3 Gründe. Einmal, du bist zu unordentlich, du bist zu dominant und noch irgendwas anderes, weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls Gründe, wo Freunde und Freundinnen sagten, das kann gar nicht sein. Ich habe dann natürlich auch festgestellt, sie hat sich bei einem Urlaub heftigst in irgendjemanden verliebt. Mhm. Aber zu der Zeit, als sie dich verlassen hat, war sie immer noch Alkoholikerin? Also das heißt, sie hat noch... Ist sie doch immer noch. Ist sie immer noch? Also, das heißt, sie hat auch keine Entziehungskur gemacht, keine Nein, Klinik, nicht? Nein, sie sieht das nicht ein. Sie säuft nach wie vor. Dass sie ein Alkoholproblem aber hat. Aber halt, auch an dich die Frage, die ich ja gerade Sascha auch schon gestellt habe. Ja. Ne? Da musst du ja auch mit dir sehr hart ins Gericht gehen. Naja, im Grunde genommen, dass du es nicht hingeschmissen hast, dass du also so lange mit der ausgehalten hast. Jeder hat eine Entschuldigung und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das gut, weißt aber. Du auch ganz genau. Und wenn du 20 Jahre hast, in denen ab und zu, einmal in der Woche ist ein Ausraster da, dann ist doch die Hoffnung irgendwo genährt, Nein. Dass es vielleicht anders sein Nein, wird. Wenn einmal die Woche ein Ausraster ist, in so vielen Jahren, ist irgendwann keine Hoffnung mehr da, finde ich. Du sagst es. Ja. Ich habe es jetzt auch festgestellt, ungefähr ein halbes Jahr hat es gedauert, nachdem sie sich getrennt hat, bis ich erkannt habe, da bin ich wach geworden, da habe ich erkannt, was Besseres hätte mir überhaupt nicht passieren können. Ich hätte diese Frau dummerweise niemals aufgegeben, ich hätte alles für die getan. Ja. Also und bei dieser Co-Alkoholiker-Gruppe hatte man auch gesagt, die Statistik sagt eindeutig, der Co-Alkoholiker stirbt eher als der Alkoholiker, weil er sich nämlich viel mehr Sorgen macht. Also ein guter Wink, eine Fügung des Schicksals, dass sie dich hat gehen lassen oder rausgeworfen hat, du sagst damit es. Du frei bist jetzt. Bist du wieder in einer Beziehung jetzt? Ich bin in einer Beziehung. Ich bin verheiratet seit dem September dieses Jahres und bin sehr glücklich. Ich habe jetzt sogar Kinder dazu gekriegt, alles Mögliche, weil ich bin eigentlich kinderloser. Also im Grunde genommen ist das eine unheimlich gute Sache. Umso drastischer muss dir doch deine Vergangenheit vorkommen, wenn du jetzt in so einem Glücksleben lebst, wenn du das vergleichst mit früher. Naja, ich sehe jetzt mal so ein bisschen die Schwierigkeiten, die ein Mann hat, der geschlagen wird. Der ist in unserer Gesellschaft richtig verarscht, weil der kann nämlich sich weder seinen Freunden äußern, noch seinen Bekannten. Mhm. Er kann nicht in ein Frauenhaus gehen, weil das gibt es nur für geschlagene Frauen. Es gibt kein Doch, es gibt zwei Männerhäuser in Deutschland. Es gibt keine Möglichkeit für einen Mann, dem Unrecht widerfährt, in irgendeiner Weise sich zu äußern. Zumindest in dieser Weise. Das sehe ich genauso. Und die Männer und die Jungs schämen sich. Die schämen sich. Ja, natürlich. Ja. Das liegt doch in der Natur der Sache. Und von daher würde ich, also ich habe jetzt einen Männernotruf initiiert, bei dem auch es geht nicht nur um geschlagene Männer, sondern vielleicht auch um Männer, denen Unrecht geschieht, zum Beispiel, weil sie ihre Kinder nicht sehen dürfen, durch die Jugendamtpräsenz, die ja eigentlich neutral sein soll. Also die Jugendämter sind nicht neutral. Hat das Ganze auch noch eine gute Wirkung, dass du dich jetzt engagierst und da ehrenamtlich gewisse Sachen jetzt unternimmst, aufgrund deiner Erfahrungen? Ja, das hat natürlich die Wirkung. Ich weiß, worum es geht und ich weiß, dass ich jedem oder den Männern sagen kann, liebe Männer, macht es wie die Frauen, redet darüber, wenn euch irgendwas geschieht. Ja. Seid nicht so so männlich oder so machohaft, dass ihr denkt, das wäre unmännlich, wenn ihr geschlagen werdet. Ja. Ihr könnt stolz sein, dass ihr nicht zurückgeschlagen habt, redet drüber. Ja, und seid nicht so Waschlappen und lasst euch das so lange gefallen. Ja. So kann man es auch sagen. Harald, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute weiterhin. Okay, ich danke dir auch. Schönen Abend. Gerne, tschüss. Ciao. 1:43 Uhr. Mensch, die Zeit vergeht aber heute. 1 Uhr haben wir gleich schon Viertel vor zwei. Mit wem machen wir weiter? Mit Andrea. Andrea ist 27. Guten Morgen, Andrea. Hallo, guten Morgen, Lumian. Andrea, böse Frauen. Ja, ich bin zwar in manchen Augen böse, aber jetzt nicht gewalttätig oder so. Ach so, ich rede jetzt mit einer bösen Frau. Ja, ich bin sozusagen böse. Wer sagt das? Das sagen viele in meinem Umfeld. Warum sagen die das? Ja, ich lebe halt etwas außergewöhnlich. Wie lebst du denn? Ich bin halt ziemlich stark tätowiert, also ist mittlerweile fast alles voll. Tätowiert? Ja. Ja, deshalb ist man ja noch nicht böse. Nein, aber ich habe halt seit längerem keine Beziehung mehr. Deshalb ist man auch noch nicht böse? Nein, aber ich habe eben Affären zu diversen vergebenen Männern gehabt und habe jetzt immer noch eine. Und wie verhältst du dich diesen Männern gegenüber? Das war ja meistens so, ich wusste das immer nicht, dass die eine Freundin oder Frau haben. Also anfangs wusste ich das nie. Und als ich das dann erfahren habe, war mir das sozusagen egal. Mhm. Also ich habe das einfach gemacht. Oder mache es immer noch. Ja, sagen wir mal so, dadurch wirst du nicht unbedingt böse. Die Bösen sind vielmehr dann die Männer, die ihre Frauen betrügen. Deren Freundinnen fanden mich schon böse. Ja, das ist immer so die übliche Reaktion. Letztendlich, finde ich, geht die Hauptkritik an jetzt in dem Fall an die Ehemänner, dass die sich mit dir einlassen, auf dich einlassen. Ja, eigentlich schon, ja. Also so würde ich auch denken, aber ich bin halt dann als böse betitelt worden und als böse beschimpft worden. Und wie kam es denn überhaupt dann zu den, wie haben die das rausbekommen, dass es dich gibt und dass du es bist? Ja, die eine wollte halt dann von ihrem Mann alles wissen und er hat ihr eben dann meinen Namen verraten und wo ich wohne und wo ich arbeite und dann stand die halt eben mal bei mir in der Arbeit. Oh, was arbeitest du denn? In der Gastronomie. Ja, und du siehst ein bisschen furchterregend aus durch die Tätowierung? Ja, doch. Hast du die Tattoos im Gesicht auch? Nein, nicht im Gesicht, aber halt sichtbar. Also ein Arm. Dekolleté, ja. Arm, Hals, mhm. alles. Genau. Ja. So, dann stand die bei dir in der Gastronomie und? Ja, und meinte halt dann, ja, ich würde doch ihren Mann ganz gut kennen und ja, machte mir halt dann so richtig schön eine Szene. Wie endete das? Ja, sie wollte, also sie wäre halt auf mich losgegangen. Ja. Und ich habe halt abgewehrt, ich habe sie nur zurückgeschubst. Ja. Genau. Wie oft ist denn das schon vorgekommen, dass dann Ehefrauen bei dir vor der Tür standen? Zweimal. Zweimal? Also diese besagte Dame eben und dann noch einmal eine, die ich beim Weggehen eben getroffen habe. Und wie kommt denn das, dass du so viele, nur so Affären hast und keine feste Beziehung? Ich hatte halt seit längerem keine Beziehung mehr, es klappt halt irgendwie immer nicht. Wie lange schon nicht mehr? 4 Jahre. Ja. Klappt halt nie. Aber du hattest vorher mal eine längere? Ja, so 2 Jahre. Ja. Davor auch schon mal, aber eben jetzt seit 4 Jahren nicht mehr und... Wie kommt das, dass es nicht klappt? Keine Ahnung. War halt immer so, die dachten halt teilweise auch, sie könnten, ja, sie hätten da irgendwie leichtes Spiel teilweise und ich lasse mir halt nichts aufdrängen oder keinen Willen irgendwie aufzwingen. Mhm. So. Bin halt ein eigener, habe einen eigenen Kopf. Ja. Die letzte Beziehung, wie, warum ist die auseinandergegangen? Ja, das war halt damals ein bisschen blöde, weil... ja, sagen wir mal so, ich hatte damals eine schwere Zeit. Hm. Und er ist damals halt nicht so klar gekommen und ja, war dann eben vorbei. Ja. Ich dachte jetzt gerade, weil du sagst 4 Jahre keine Beziehung und irgendwie so, du hast nicht schlechte Erfahrungen irgendwann mit Typen gemacht und hast einen Hass auf Männer oder sowas? Nein, ich habe schon, ich habe zwar schon schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt in dem Sinn halt immer verarscht worden und ausgenutzt. Ja. Aber deswegen habe ich jetzt keinen Hass auf Männer. Also das ist jetzt nicht der Rachefeldzug an den Männern, sondern es hat sich so ergeben, dass du immer so Affären nur hast. Ja, hat sich so ergeben. Also ist die Titulierung, dass du eine böse Frau bist, kommt die nur von diesen Nebenbuhlerinnen? Ja. Oder sagen auch andere Menschen das über dich? Ja klar, das sagen auch andere, die mich halt nicht kennen und die mich nur sehen irgendwo. Also nur wegen der Tattoos oder was? Ja, und die halt dann, die sagen halt dann, ja und du schaust so böse und ich schaue halt nicht böse, ich schaue halt ganz normal. Es ist halt, ja, kommt halt wahrscheinlich so rüber. Ja. Ja. Ja, also das klingt ja eher nach Vorurteil als denn... Ist auch meistens eben nur Vorurteil. Also ich sage auch, tätowierte Menschen sind meistens total nett und man kommt mit denen gut klar. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ja. Warum bist du eigentlich so extrem tätowiert? Ja, ich fand halt irgendwann Gefallen dran. Ja, davon gehe ich aus. Ich habe mir das erste machen lassen vor... Warum? Jan? Ja? Ja, mir gefällt das. Warum? Ja, nur weil es mir gefällt. Ah, okay. Das muss ich so hinnehmen. Ja, ich finde, das reicht als Grund. Ich mache mir immer Gedanken darüber, warum mir irgendwas gefällt, aber egal. Hast du im Moment, läuft auch noch irgendwas im Moment? Ja, ich habe momentan noch eine Affäre. Ja, aber die Frau von dem Mann weiß noch nicht Bescheid. Die weiß nicht Bescheid, nein. Da steht die nächste ins Haus, die dich beschimpft. Nein, ich habe jetzt eher vor, das sowieso zu beenden. Ach so. Ja, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt da unbedingt das haben will. Ja. Sondern es ist halt immer so für eine Zeit lang, je nachdem. Ja. Und irgendwie, ja... Es ist eben besser, wenn ich das beende. Also, ich wünsche dir, Andrea, dass doch dann bald wieder eine längere Beziehung rauskommt. Dankeschön. Das wäre super. Und ja. Ich wünsche dir, dass du nicht mit so vielen Vorurteilen konfrontiert bist. Denn, wie du schon sagst, nur tätowiert heißt noch nicht schlecht. Weiß Gott nicht. Eben. Weiß Gott nicht. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war unser Andrea, 0800 220 50 50 und hier ist Monika. Monika ist 48, guten Morgen. Ja, Hallöchen. Hallo Monika. Ja, gerade eben geworden, 48. Ach, wie gerade eben geworden? Ja, also sagen wir mal so, vor anderthalb Stunden. Vor anderthalb Stunden. Darf ich dir herzlich gratulieren? Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Herzlichen Glückwunsch, alles Liebe. Danke. So, zum Thema böse Frauen. Ja, bei mir geht es darum, wie gesagt, also ich war verheiratet, ich habe damals meinen Chef geheiratet, der war 22 Jahre älter als ich, habe im gewissen Sinne in einem goldenen Käfig gesessen. Wie lange warst du mit dem verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre, Ja, und habe mich dann aber von ihm getrennt, also ich habe mich von ihm getrennt. Warum? Weil es einfach nicht mehr geklappt hat. Also ja, wenn alle halbe Jahre nur noch mal was im Bett passiert und das mein Frauenarzt auch schon gesagt hat, da kann irgendwas nicht stimmen oder so. Ja. Hab mich halt eben von ihm getrennt, hab dann über eine Annonce jemand anders kennengelernt, der jünger war. Meine Mutter, die haben beide in der gleichen Firma gearbeitet, ist dann meinem geschiedenen Mann da, also der noch zu der Zeit mein Mann war, näher gekommen. Und wie gesagt, ich hatte jemanden kennengelernt, der war ein paar Jahre jünger als ich weiß nicht, 5 Jahre oder was, und hatte was mit Drogen zu tun. Und die böse Frau, über die wir sprechen, ist deine Mutter? Ist meine Mutter in dem Sinne, ja. Warum? Erklär es uns. Weil ich in dem Moment, weil sie mit meinem geschiedenen Mann zusammen war, ich nicht zu ihr gehen konnte und sagen konnte, pass auf Mama, ich habe ein Problem, weil ich Angst hatte, dass sie ihm das erzählt, also meinem geschiedenen Mann, und der zum Jugendamt geht, weil wir zusammen ein Kind hatten. Und dass mir das Sorgerecht entzogen wird. Ja. Hätte sie das denn, hättest du es ihr denn zugetraut, dass sie das tut und das weitererzählt? Ja. Ist denn deine Mutter dann mit deinem Ex-Mann richtig zusammengekommen? Die haben ja heiratet. Ja, das ist ja eine schräge Geschichte. Da warst du erst mit dem 7 Jahre zusammen verheiratet. Ja. Und dann die Mutter. Ja, und meine Mutter hat ihn, vor allen Dingen, weil ich meiner Mutter auch alles erzählt habe, was in der Ehe schiefgelaufen ist. Also wir haben früher so einen tollen Kontakt gehabt. Und sie wusste, was schiefgelaufen ist. Und nimmst du deiner Mutter sehr übel, dass sie dann deinen Ex-Mann geheiratet hat? Ja. Ja? Ja. Hast du das als Verrat empfunden, dir gegenüber? Ja. Vor allen Dingen, wie ihr sagt, weil ich ihr immer erzählt habe, wir haben früher ein offenes Verhältnis gehabt. Ich habe ihr erzählt, was schiefgelaufen ist in der Ehe, woran es liegt und so. Und auf einmal erfahre ich hintenrum, dass die beide auf einmal zusammen sind. Lief denn vielleicht da sogar vorher schon was, während du noch mit dem Mann zusammen warst? Nee, absolut nicht. Ich musste von meiner Mutter auch irgendwann mal später erfahren, nach dem Motto, er ist ja nur mit mir zusammen, um in deiner Nähe zu sein. Also, dass er mit meiner Mutter zusammen ist, um trotzdem noch in meiner Nähe zu sein. Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Das war ja nur auch wiederum kein Kompliment für deine Mutter. Da muss deine Mutter sich doch geärgert haben. Ja, sie waren zwar, sagen wir mal, 2 Jahre vorher so zusammen, bis sie geheiratet haben. Und ich meine, wir haben ja auch zusammen ein Kind gehabt. Nicht gehabt, also das habe ich ja nur noch immer noch. Und wie soll ich das sagen? Also dadurch ist es für meinen Sohn auch alles ganz... Ja, völlig komisch ist das alles. Also sind die beiden denn noch immer zusammen, deine Mutter und dein Ex-Mann? Die sind zwar noch verheiratet, aber nicht mehr zusammen. Hast du denn Kontakt mit deiner Mutter? Einen schwachen Kontakt. Also der Kontakt, ist der kaputt gegangen durch die Beziehung, die deine Mutter mit deinem Ex-Mann eingegangen ist? Ja. Weil, wie gesagt, dieses Vertrauen zu meiner Mutter nicht mehr hatte. Und vorher, du hast es ja auch gerade schon gesagt, vorher war es wirklich ein gutes Verhältnis zwischen euch beiden Frauen. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, was da los gewesen ist? Liebe? Verliebtheit? Kann ich mir nicht vorstellen, also. Warum hat deine Mutter das denn dann gemacht? Ich weiß es nicht. Am Anfang habe ich gedacht, vielleicht, wie gesagt, der Mann war 22 Jahre älter als ich. Das war mein Chef damals. Und da habe ich dann gedacht, vielleicht passen sie vom Alter besser zusammen. Ja gut, aber das ist ja noch nicht der Grund. Alleine der Grund. Um mich irgendwie zu beruhigen damit. Ach so. Das wäre noch ein nettes Motiv. Aber das wird nicht der Grund sein. Nee, war auch nicht, ja. Also und oder glaubst du, dass deine Mutter irgendwie scharf auf das Geld war von ihm oder auf Vorteile? Ja, weil jetzt sagt sie sich auch, wie gesagt, die waren halbes Jahr verheiratet, dann haben sie sich, also die sind nicht geschieden oder so, aber leben nicht mehr zusammen. Mhm. Und sie sagt sich jetzt auch, also warum soll ich mich scheiden lassen, wenn er vorher stirbt, dann kriege ich noch die Witwenrente. Komische Geschichte. Ja. Komische Geschichte. Es klingt fast so, als hätte sie es darauf angelegt, wegen des Geldes das zu machen und dass ihr das egal war, was für Gefühle sie bei dir verletzt damit. Ja, nicht nur bei mir, auch wie gesagt, vor allem bei meinem Sohn. Für den Sohn, für den Enkelkind, ja genau. Ja, wie alt ist der Sohn jetzt? 23. Ach, 23 schon. Mhm. Der Große, ja. Mhm. Ich habe zwar noch einen kleineren, aber das ist ein anderer Vater. Aber der ist nach München dann gegangen und hat dann auch irgendwann mal zu mir gesagt, sagt da Mama, bis auf dich und Nico, das ist mein Kleiner, hält mich hier nichts mehr. Mhm. Meine ganze Familie, und das tut natürlich weh, wenn man dann hört, die ganze Familie ist so. Ja. Und es gab von Seite, nun ist ja auch viel Zeit vergangen seitdem, niemals von deiner Mutter aus ein klärendes Gespräch, ein erklärendes Gespräch? Nee, heute sagt sie schämt sich dafür irgendwie. Mhm. Aber ein klärendes Gespräch ist eigentlich nicht irgendwie. Also, und du würdest wirklich, also das Thema heute heißt ja böse Frauen, du würdest wirklich diesen Titel für deine Mutter auch verwenden. Das ist eine böse Frau. Ja, weil ich bin der Meinung, sowas macht man nicht, sowas gehört sich nicht. Und wenn jetzt da wirklich die riesengroße Liebe gewesen wäre, dann wäre sie nicht ein halbes Jahr nur mit ihm verheiratet gewesen. Und dann... In der Tat. Die Zeit, während ihr zusammen, ihr wart 7 Jahre zusammen, sagst du, ne? 7 Jahre verheiratet. Mhm. Da gab es dann ja auch so familiären Kontakt. Sie kannte ihren Schwiegersohn dann ja auch schon gut von Familienfeiern und so weiter. Genau, und das ist es ja. Und vor allen Dingen, weil ich mit ihr auch immer gesprochen habe, also über meine Eheprobleme in dem Sinne. Du hast sie vollkommen ins Vertrauen gezogen. Ja, ja. Mhm. Meine Mutter war für mich diejenige, mit der ich gesprochen habe über Sachen, die man eigentlich nur einer guten Freundin erzählt. Ja, das ist natürlich ein Schlag. Das hätte mich dann auch schockiert, in der Tat. Und für deinen Sohn war es natürlich ganz komisch. Dann war der Papa war plötzlich auch der Opa, ne? Genau. Komisch. Und aus der Oma ist die Stiefmutter geworden. Völlig verrückt, völlig verrückt, völlig verrückt. Und ich bin für meinen geschiedenen Ehemann die Stieftochter. Mhm. Und also ein krudes, verwickeltes Gedöns, kann man sagen. So sieht's aus. Ja. Also. Mensch, Monika, da ist ja auch was hinter dir. Ja. Geht's dir denn heute ganz gut wieder? Ja, ich habe allerdings auch jedes Mal, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, Angst, denjenigen mit zu meiner Mutter zu nehmen, weil ich jedes Mal Angst habe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber der Kontakt ist ja nicht mehr so eng, wie du mir gerade erzählt hast. Nee. Mhm. Ist nicht mehr so eng, aber so 3-4 Mal im Jahr sieht man sich ja dann doch. Ja. Und liebe Monika, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Geburtstag heute. Dankeschön. Jetzt schlaf erstmal schön aus und dann einen tollen Tag morgen wünsche ich dir. Alles klar. Ich wünsche dir auch und macht weiter so. Dankeschön. Tschüss, Monika. Ja? Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unser Thema böse Frauen. In der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.